Die Götter müssen verrückt sein. Was denken Sie, wenn neben Ihnen ein Blitz einschlägt? Puh, da habe ich aber Glück gehabt. Oder eher, gut, dass ich so gottesfürchtig lebe. Damit sind wir zurück bei unserem Beispiel aus Kapitel 3, der möglichen Erfindung der Religion aufgrund eines Blitzes. Als Quelle, Legitimation und erzählerischer Rahmen der allgemeinsten Geschichten einer Kultur, quasi als Metamärchen für Erwachsene und Kinder, funktionierte Religion so lange gut, wie sie ein Monopol auf die Erzählungen hatte. Erst mit der Aufklärung bekam sie ernsthafte narrative Konkurrenz. Erst mit ihr wurde die Eindeutigkeit der Religion zu etwas Komplexerem. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, so sagte es eine berühmte Figur in einem berühmten Stück eines berühmten Autors. Und es gibt einen guten Grund, warum der Urheber dieser Worte namens William Shakespeare heute noch als einer der größten Künstler aller Zeiten gilt, weil er in seinen Geschichten eine neue Art von Ursache und Wirkung, vielleicht sogar eine neue Art des Denkens verhandelte. Gut und Böse sind bei ihm weder eindeutig verteilt, noch durch Vernunft oder Gefühle eindeutig begründet. Zufälle spielen eine Rolle oder ergeben, wie im Sommernachtstraum, eine ganze Komödie. Aber menschliches Handeln und Irren bestimmen am Ende doch den Lauf der Dinge, tragisch wie komisch. Und die Götter? Die braucht man nicht mehr. Zumal sie sowohl in der Alltagserfahrung einer ungerechten, oft willkürlich grausamen Welt als auch in den Erzählungen der griechischen Mythen keine besonders verlässlichen Gesellen waren. Wer sich mit dem Problem der Theodizee befasste, also der Frage, wie ein gütiger Gott so viel irdisches Leid zulassen könne, konnte sogar zu dem Schluss kommen, die Götter müssen verrückt sein. Im gleichnamigen südafrikanischen Film von 1980 landet eine aus einem Flugzeug geworfene gläserne Coca-Cola-Flasche in der Kalahari-Wüste vor den Füßen Xis, Oberhaupt seines Stammes. Xi hält die Flasche, wie soll es anders sein, für ein Zeichen der Götter statt für einen abstrusen Zufall im Wortsinne. Allerdings haben die Ureinwohner keine Ahnung, wozu dieses Geschenk der Götter gut sein könnte, und so will jeder versuchen, es herauszubekommen. Dies führt zu immer mehr Streit unter den Stammesangehörigen, weil es dieses Werkzeug im Gegensatz zu anderen Gegenständen in ihrer Umgebung nur einmal gibt. Deshalb beschließt Xi, das böse Ding an das Ende der Welt zu bringen, um es den Göttern zurückzugeben. Und so beginnt eine Heldenreise, deren Ziel die Abkehr aus dem Urnarrativ der Religion ist und damit von der Idee, dass es eine übersinnliche Macht gibt, die alles steuert und allem einen Sinn gibt.